das nicht richtig. Okay, ich respektiere deine moralischen Einwände. Alarm, Freidenker! Alarm, Freidenker! Und Tom sagt, so sind sie die Zeiten. Und dann wird gelacht und sich Sorgen gemacht. Denn absurd ist das Programm. Wir haben die Hoffnung an die Vernunft nicht mehr, den Zweifel aus dem Gesicht bekommt. Werden sie die Angstmachparolen so oft wiederholen, dass einem ganz bange wird und Mut denen, die nicht total vereist. Oder glaubst du auch daran? Oder glaubst du auch denn wer? Kameras wie Bäume gibt zum Wohle der Sicherheit. Und Big Brother hält man wohl für eine Fernsehshow. Die Gefahr mit jedem offen zur Schau getragenen Vollbart wächst. Wird eine Leitkultur ausgerufen und keiner, der das sagt, wird ausgelacht. Oder glaubst du auch daran? Oder glaubst du auch, denn wer es besser weiß, hält die anderen für Idioten und ist damit nicht allein. Wer es besser weiß, hält die anderen für Idioten und ist damit nicht allein. Es ist sehr bewegend zu wissen, dass es da draußen intelligentes Leben gibt.